Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol, whoa-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Die Katastrophe. Bulldogge Rubble und Schäferhund Chase spielten am Strand Frisbee. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Übermütig schnappte Chase nach der Scheibe, sah nicht, wo er hinlief und plumpste prompt auf die Nase. Der Frisbee landete direkt neben ihm. Ich sagte doch, ich hab ihn! Das war ja eine Vorstellung. Sah wirklich sehr lustig aus. Aber da miaute doch etwas. Hast du das eben auch gehört? Das Miau kommt von dort drüben. Die Fellfreunde liefen zum Ufer und schauten aufs Wasser. Da schwamm ein Spielzeugboot mit einem rötlichen Fellknäuel am Steuer. Ist das ein Kätzchen? Hört sich an, als hätte es ein Problem. Los, wir müssen ihm helfen. Chase und Rubble stürmten auf die Brücke, unter der das Boot gerade verschwand, um dann auf der anderen Seite wieder hervorzukommen. Oh, das kleine Kätzchen treibt raus aufs Meer. Wir müssen es unbedingt retten. Komm schon. Wir brauchen Ryder und den Rest der Paw Patrol. Sky, Rocky, Marshall und Zuma waren nicht weit entfernt. Sie spielten im Park Seilhüpfen und Sky war dran mit Springen. Hüpp, glitzekleines Zwerglein ging auf ein Berglein, rutschte aus und ging nach Haus. Tada! Jetzt war Marshall an der Reihe. Ich bin dran, ich bin dran. Yep. Ich bin hungrig wie ein Bär. Aber er verhedderte sich im Seil. Mein Magen knurrt und ist zu leer. Oh nein! Und fiel um. Auch Ryder hatte Spaß. Er spielte vor der Zentrale mit seinem Fußball. Als Rubble und Chase aufgeregt angelaufen kamen. Ryder! Was ist los, Fellfreunde? Ein Kätzchen treibt raus aufs Meer. Wir müssen es schnell retten. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Ich rufe den Rest der Paw Patrol. Die Chips an den Halsbändern der Fellfreunde begannen zu blinken. Paw Patrol? Zur Zentrale! Ryder braucht uns! Alle flitzten los. Bis auf Marshall, der immer noch im Seil verheddert war. Wartet! Freunde! Hilfe! Entschuldige, Marshall. Schnell half Sky ihrem Freund beim Entwirren. Dann rannte auch sie los, direkt zur Zentrale, wo die anderen bereits ungeduldig warteten. Nur Marshall brauchte wieder einmal ein bisschen länger. Los, kommt! Wartet auf mich! Marshall stolperte über seine Füße und prallte gegen den gläsernen Fahrstuhl. Bin da! Marshall, Zuma, Rocky und Sky fuhren ganz nach oben und sprangen unterwegs in ihre Einsatzanzüge mit den Helmen und den jeweils passenden Rucksäcken. So waren sie auf alles vorbereitet. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Okay, Freunde. Alle schauten auf den großen Bildschirm, der an der Wand hing. Ein Kätzchen sitzt auf einem Spielzeugboot fest und treibt aufs offene Meer hinaus. Spielzeugboot, Spielzeugboot, ach, das ist so schwer auszusprechen. Das Kätzchen schien noch sehr klein zu sein. Es hatte große Augen und miaute kläglich, während es sich verzweifelt am Steuer des Spielzeugbootes festklammerte. Oh. Wir müssen der armen Miezi-Katzi unbedingt helfen. Ich meine, wir müssen sie retten. Und Ryder wusste auch schon, wie. Zuma, wir brauchen dich und dein Luftkissenboot. Für Wasserrettung bist du der beste Hund. Achtung, fertig, nass werden. Und Sky, wir brauchen dich und deinen Hubschrauber, um das Kätzchen schnell zu finden. Yippie! Ja, ich bin der Flughund. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Zuma, der braune Labrador, war als erster auf der Rutsche, die von der Zentrale aus direkt ganz nach unten führte, wo die Fahrzeuge der Fellfreunde standen. Dort sprang er in sein Luftkissenboot und überprüfte noch einmal, ob alles an seinem Platz war. Auch Sky sauste nun die Rutsche hinunter. Begeistert hüpfte sie in ihren Hubschrauber und schnallte sich an. Dann war sie startbereit. Ryder saß bereits auf seinem roten Quad mit den vier dicken Reifen, das sogar Kufen hatte und deshalb auf dem Wasser fahren konnte. Die Bucht war nicht weit weg und schon bald erreichten sie das Ufer. Rettungsweste aufblasen! Ryder fuhr die Kufen seines Quads aus, das sich im Nu in einen Jetski verwandelte, und raste ins Wasser. Zuma in seinem Luftkissenboot war dicht neben Ryder, als sie nun gemeinsam über die Wellen brausten. Sky flog voraus und hatte die kleine Katze in ihrem Spielzeugboot bald entdeckt. Das Kätzchen ist an der Brücke vorbeigetrieben, Richtung Robbeninsel. Suchend schaute Ryder sich um. Da ist es! Ab ins Wasser! Das Fellknäuel maunzte jämmerlich, als Ryder und Zuma das kleine Spielzeugboot zwischen sich nahmen. Keine Angst, Kätzchen. Wir sind hier, um dir zu helfen. Schnell holte Ryder das Boot mit dem Kätzchen aus dem Wasser. Oh, du bist so süß. Doch die kleine Katze fauchte erschrocken und sprang mit einem Satz zu Zuma hinüber und auf seinen Helm. Süß, aber schreckhaft. Wow. Worauf der Labrador das Gleichgewicht verlor und ins Wasser plumpste. Verstört klammerte die Katze sich an einem grünen Hebel fest. Rühr das nicht an, Kätzchen. Das Luftkissenboot könnte... Zu spät. Losfahren. Komm, Zuma, wir müssen hinterher. Ryder zog den Labrador aus dem Wasser und sauste über die Wellen. Dem Luftkissenboot hinterher. Aber das war viel schwerer als gedacht. Das Kätzchen wusste nämlich nicht, was es tun sollte. Zog und zerrte immerzu an dem Hebel und das Boot änderte ständig seine Richtung. Selbst Sky in ihrem Hubschrauber kam kaum hinterher. Wie kann denn sowas Kleines so schnell sein? Jetzt fuhr das Luftkissenboot auch noch ununterbrochen im Kreis herum, was Sky gar nicht gefiel. Oh, das Kätzchen macht mich ganz schwindelig. Ryder gab noch mehr Gas. Halt dich fest, wir kriegen es. Wieder änderte das Luftkissenboot seine Richtung. Es kommt direkt auf uns zu. Übernimm du das Steuer. Zuma machte sich bereit. Ryder wartete ab, bis das Luftkissenboot genau neben ihnen war und sprang hinüber. Super Sprung, Ryder! Schnell griff Zuma nach dem Steuer und Ryder nach der Katze. Keine Sorge, Kätzchen, es ist alles in Ordnung. Na siehst du, es ist alles vorbei. Jetzt bringen wir dich wieder zurück an Land. Und machen dich schön sauber. Das Fell des Kätzchens war nämlich völlig verdreckt. Kati badete gerade Katzi, die graue Katze mit der weißen Schwanzspitze. Hier kommt Rubble, der Retter! Als Rubble auf seinem Skateboard in den Hundesalon sauste. Mit seiner neuen besten Freundin! Und etwas Kleines mit rötlichem Fell mitbrachte. Oh, zu wem gehörst du denn? Das weiß niemand. Wir haben das Kätzchen auf dem Meer gefunden, auf einem Spielzeugboot. Kein Halsband, keine Marke. Nein, nur das Band hier. Will die süße Miezi-Katzi denn ein schönes warmes Bad? Rubble liebte warme Bäder und stupste das Kätzchen zum Badezuber hinüber. Soll ich das lieber machen? Kätzchen sind manchmal schwierig zu baden. Kati sah Katzi an, die beleidigt aus dem Wasser stieg und es sich auf einem Regal gemütlich machte. Schwierig? Dieses Zuckerherzchen doch nicht. Das Fell des Kätzchens sträubte sich, als Rubble die Temperatur prüfte. Okay, das Wasser ist genau richtig. Bald bist du wieder eine wunderhübsche, saubere Miezi-Katzi. Ganz bestimmt. Das Kätzchen wollte aber keine wunderhübsche, saubere Katze sein. Es war nämlich wasserscheu. Also nahm es reißaus, hopste von Rubbles Rücken auf das nächste Regal. Kätzchen, nein, halt! Und dann weiter und weiter. Komm her, du kleine Miezi-Katzi! Rubble flitzte dem Kätzchen hinterher, stolperte dabei aber über eine der Shampooflaschen, die bei der wilden Jagd heruntergefallen war. Er taumelte, stieß gegen Katzi und die fiel kopfüber in das warme Wasser. Und war noch beleidigter als vorher. Rocky, der kleine Mischling, hatte in der Zwischenzeit überall herumgefragt, ob jemand ein Kätzchen vermisste. Und plötzlich ging Ryders Handy los, der mit Zuma vor dem Hundesalon wartete. Ryder, Hier ist ein kleines Mädchen. Sie sucht ihre verlorene Katze. Das Kätzchen heißt Flämmchen. Das Mädchen hielt ein selbstgemaltes Bild in der Hand, das eine Katze zeigte, und die Zeichnung sah dem Kätzchen ziemlich ähnlich. In Katis Hundesalon flitzte das kleine Fellknäuel immer noch über die Regale und sprang jetzt mit einem Satz auf Rubbles Skateboard. Oh, Kätzchen! Mein Skateboard! Doch das Kätzchen war schon zur Tür hinaus. Hä? Ryder traute seinen Augen kaum. Oh oh, eben kam Flämmchen auf dem Skateboard vorbei. Komm zurück! Flämmchen! So schnell sie konnten, rannten Chase und Ryder hinterher. Mein Skateboard! Die süße Miezi-Katze hat mein Skateboard mitgenommen! Dicht gefolgt von Rubble, der sich große Sorgen machte. Um sein Skateboard und um das Kätzchen. Wir müssen das Kätzchen finden. Das Mädchen ist schon unterwegs. Zeit für deine Supernase, Chase. Ich brauch was, was nach dem Kätzchen riecht. Ich hab ihr Band hier. Aber sei vorsichtig damit. Kätzchen, nein, halt! Und dann weiter und weiter. Komm her, du kleine Miezi-Katze. Rubble flitzte dem Kätzchen hinterher, stolperte dabei aber über eine der Shampoo-Flaschen, die bei der wilden Jagd heruntergefallen war. Er taumelte, stieß gegen Katzi und die fiel kopfüber in das warme Wasser. Und war noch beleidigter als vorher. Rocky, der kleine Mischling, hatte in der Zwischenzeit überall herumgefragt, ob jemand ein Kätzchen vermisste. Und plötzlich ging Ryders Handy los, der mit Zuma vor dem Hundesalon wartete. Ryder, hier ist ein kleines Mädchen. Sie sucht ihre verlorene Katze. Das Kätzchen heißt Flämmchen. Das Mädchen hielt ein selbstgemaltes Bild in der Hand, das eine Katze zeigte, und die Zeichnung sah dem Kätzchen ziemlich ähnlich. In Katis Hundesalon flitzte das kleine Fellknäuel immer noch über die Regale und sprang jetzt mit einem Satz auf Rubbles Skateboard. Oh, Kätzchen! Mein Skateboard! Doch das Kätzchen war schon zur Tür hinaus. Hä? Ryder traute seinen Augen kaum. Oh oh, eben kam Flämmchen auf dem Skateboard vorbei. Komm zurück! Flämmchen! So schnell sie konnten, rannten Chase und Ryder hinterher. Mein Skateboard! Die süße Miezi-Katze hat mein Skateboard mitgenommen! Dicht gefolgt von Rubble, der sich große Sorgen machte. Um sein Skateboard und um das Kätzchen. Wir müssen das Kätzchen finden. Das Mädchen ist schon unterwegs. Zeit für deine Supernase, Chase. Ich brauch was, was nach dem Kätzchen riecht. Ich hab ihr Band hier. Aber sei vorsichtig damit. Das Kätzchen ließ das Seil los und sprang Marshall genau ins Gesicht. Geh runter von meinem Gesicht! Durch den Schwung setzte sich aber nun auch die Feuerwehrleiter in Bewegung und sauste im Kreis herum. Auch Rocky und das kleine Mädchen erreichten jetzt den Kirchturm. Halt durch, Marshall! Flämmchen! Marshall, komm wieder runter! Das war leicht gesagt, aber glücklicherweise bekam der Feuerwehrhund die Leiter wieder unter Kontrolle. Komme! Mit dem Kätzchen auf dem Helm kletterte er hinunter. Marshall hatte schon fast den Boden erreicht, als er eine Stufe verfehlte, ins Rutschen kam und sich nicht mehr halten konnte. Glücklicherweise fing Ryder ihn auf. Hab dich. Hä? Und das Mädchen fing das Kätzchen. Oh, Flämmchen, ich hab mir solche Sorgen gemacht. Du freches kleines Kätzchen. Die beiden kuschelten sich aneinander. Du musst dich noch bei diesen mutigen Hunden bedanken, die dich gerettet haben. Und bei dir auch. Danke, dass ihr mein Kätzchen gerettet habt. Ihr seid alle Helden. Mach's gut, du süße kleine Miezi-Katzi. Ich meine, gern geschehen. Danke. Denk dran, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Glücklich brachte das Mädchen das kleine Kätzchen nach Hause. Die Fellfreunde und Ryder liefen gemeinsam in den Park. Ein toller Einsatz von euch allen. Ihr habt euch extra Leckerlis verdient. Zuma, Rocky, Marshall, Sky, Chase und Rubble ließen es sich schmecken. Und dann holte Ryder das Seil hervor. Zusammen spielten sie Seilhüpfen und hatten dabei jede Menge Spaß. Selbst Marshall, als er sich mal wieder im Seil verhedderte. Aber daran hatte er sich schließlich schon gewöhnt.